für uns Nationalsozialisten und sicher auch für das ganze Funkhaus, für sämtliche Angestellten, gilt jetzt nur eine Losung. Und die heißt, alle Arbeit für das Volk, für unseren großen Führer und für unser heißgeliebtes deutsches Vaterland. Heil!